Mein lieber Scholli, du meine Seele, bist der Grund, warum ich mich quäle. Denn eines weiß ich sicherlich, mein lieber Scholli, ich liebe dich. Mein lieber Scholli, ich weiß, was das heißt, und das heißt, ich weiß, du bist heiß, mein lieber Scholli, ohne Scheiß. Mein lieber Scholli, ich klaue dir nen Lolli. Ich fresse auch nen Besen, schneide mir nen Irokesen. Und zur Not ess ich auch Kot und hau den Weihnachtsmann halb tot. Ich würde auf den Marktplatz scheißen, nur um die meine Liebe zu beweisen. Mein lieber Scholli, lieb ich dich, ich bin erpicht auf dein Gesicht. Ganz sicherlich, ich liebe dich, mein lieber Scholli.